Überraschte es ihn, als er sah, dass der Antwortmann sich kein bisschen verändert hatte? Dieselben leuchtenden Augen, dasselbe schüttere Haar, dieselben Klamotten? Nein, es überraschte ihn nicht. Phil konnte nur eine Veränderung erkennen, obwohl es aufgrund seines Doppelt- und manchmal Dreifachsehens schwierig war, sich da sicher zu sein. Auf dem Tisch des Antwortmanns stand diesmal nur ein einziges Schild: Alle Antworten gratis. Er setzte sich grunzend und mit einer Grimasse auf den Stuhl für die Kundschaft. »Ach, Sie sind noch genau derselbe.« »So wie Sie, nur Phil.« Phil lachte. »Warum erzählen Sie das nicht wem anderen?« Das war irgendwie eine dämliche Frage, was aber keine große Sache war. Heute gab es alle Antworten umsonst. »Es ist die Wahrheit. Innerlich sind Sie genau derselbe.« »Wie Sie meinen. Aber ich habe da so meine Zweifel. Haben Sie immer noch Ihre dicke Uhr in der kleinen Tasche?« »Ja, aber heute brauche ich sie nicht.« »Gratis Freitag, was?« Der Antwortmann lächelte. »Es ist Dienstag, nur Phil.« »Das weiß ich. Das war eine impotente Frage. Sind Sie mit impotenten Fragen vertraut?« »Ich bin mit allen Sorten von Fragen vertraut. Wie lautet die Ihre?« Phil entschied, dass er nicht länger »Warum ich?« fragen wollte. Das wäre, wie der Antwortmann gesagt hätte, eine weitere impotente Frage. Er war es, weil er er war. Einen anderen Grund gab es nicht. Genauso wenig wollte er wissen, wie lange er noch zu leben hatte. Den nächsten Schneefall mochte er noch mitbekommen, aber es war eine todsichere Sache, dass er bei der Frühlingsschmelze nicht mehr da sein würde. Es gab nur eine Sache, auf die er neugierig war. »Dauern wir fort. Nachdem wir gestorben sind, dauern wir da fort.« »Ja.« Der Grauschleier senkte sich und rückte ganz langsam immer näher auf sie zu. Gleichzeitig fing der Antwortmann an, sich zurückzuziehen, ebenfalls ganz langsam. Phil kümmerte es nicht. Es gab keine Kopfschmerzen. Das war eine Erleichterung. Und das Laub, soweit er es noch erkennen konnte, sah wunderschön aus. Im Herbst, zum Jahresende, standen die Bäume in hellsten Flammen. Und da alle Antworten gratis waren? »Fahren wir zum Himmel auf? Fahren wir in die Hölle? Ist es Wiedergeburt? Sind wir immer noch wir selbst? Können wir uns erinnern? Werde ich meine Frau und meinen Sohn wiedersehen? Wird es schön sein? Wird es schrecklich sein? Gibt es dort Träume? Gibt es dort Leid oder Freude oder irgendein Gefühl?« Der Antwortmann, fast schon im Grau verschwunden, sagte: »Ja.« Phil kam hinter dem Steuer seines Cadillacs zu sich und stellte erstaunt fest, nicht gestorben zu sein. Fürs Erste fühlte er sich soweit in Ordnung, eigentlich sogar ziemlich gut. Keine Kopfschmerzen, keine Schmerzen in Händen oder Füßen. Er ließ den Motor an. »Denkst du, ich schaffe es, uns heil nach Hause zu bringen, Frank? Und ohne jemanden umzubringen? Bell einmal für ja, zweimal für nein.« Frank bellte einmal, also hieß es ja. Es hieß ja. Für Jonathan Lennard.